Kundgabe 2855. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.08.1943. Mahnung an seine Diener auf Erden zu emsiger Tätigkeit. Dies ist mein Wille, dass ihr eure Mitmenschen aufkläret, dass ihr ihnen das Evangelium verkündet, dass ihr ihnen die Liebe predigt und ihnen den Weg weiset, der zu mir führt, dass ihr sie meine Gebote lehret, die nur ein Liebeleben fordern, auf dass sie durch die Liebe zur Weisheit gelangen, auf dass sie in einen lichtvollen Zustand eingehen, in einen Zustand des Wissens und der Kraft. Es mangelt den Menschen nur das Wissen um die reine Wahrheit. Dieser Mangel aber wirkt sich unheilvoll aus, sowohl geistig als auch irdisch. So wie die Menschheit sich nicht in der Wahrheit befindet, bewegt sie sich in einem Dunkelheitszustand, der sie in Verwirrung bringt, der ein Chaos auslöst und den rechten Weg verfehlen lässt. Sie erkennt das Ziel nicht mehr und verfolgt Wege, die fernab vom Ziel führen. Die Menschen geraten in eine seelische Not, die sie aber zu betäuben versuchen durch irdische Freuden und Genüsse. Ihre Seelen darben und hungern nach einer Stärkung, nach einem Hinweis und der rechten Führung, denn sie erkennen sehr wohl, dass sie einen irrigen Weg gehen, so wie sie ernstlich über ihr Leben nachdenken. Und denen sollt ihr Stärkung bringen. Ihr sollt sie aufmerksam machen auf ihren Dunkelheitszustand. Ihr sollt versuchen, in ihnen einen Lichtstrahl zu entzünden, ihnen mein Wort nahezubringen und sie hinweisen auf den eigentlichen Zweck des Erdenlebens. Ihr sollt versuchen, sie meiner Liebelehre zugänglich zu machen, sie zu bestimmen, die Liebe zu üben, um ihre Auswirkung verspüren zu können. Ihr sollt jede Gelegenheit nützen, ihnen ihre Erdenaufgabe vorzustellen und ihnen meinen Willen kundzutun, der nur darin besteht, dass sie sich meinem Willen unterwerfen, dass sie durch die Liebe zum Nächsten die Liebe zu mir beweisen und dass sie mir und also dem rechten Ziel zustreben. Es ist dies eure Aufgabe, die ich euch ans Herz lege. Denn ihr könnt unendlich viel Segen dadurch stiften. Ihr könnet vielen Menschen helfen in ihrer geistigen Not, wenngleich es von deren Willen abhängig ist, ob eure Mission von Erfolg ist. Dennoch ist es vorerst nötig, ihnen Kenntnis zu geben von meinem Willen, damit sie dazu selbst Stellung nehmen können. In der dunklen Geistesnacht ist wahrlich ein Lichtlein vonnöten, das die Nacht erhellet. Und wer begierig den Lichtstrahl aufnimmt, wer ihn auf sich wirken lässt, der wird auch die Wohltat dessen verspüren und Verlangen tragen nach vermehrter Lichtfülle. Allen Menschen lasse ich einen Lichtstrahl zugehen durch meine Boten. Und überall, wo mein Wort verkündet wird, dort sind meine Boten tätig, desto erfolgreicher, je williger sie sind, mir zu dienen und je liebefähiger ihre Herzen sind, die Not der Mitmenschen zu lindern. Unentwegt bin ich darauf bedacht, den Menschen zu helfen und ihnen den einzig gangbaren Weg zu weisen, der zur Höhe führt. Unentwegt sucht meine Liebe, ihnen Hilfe zu bringen. Und darum benötige ich euch, meine Diener auf Erden, dass ihr mir eure Herzen und euren Mund leihet, auf dass ich durch euch zu den Menschen reden kann. Und darum dürfet ihr euren Willen nicht meinem Willen entgegensetzen. Ihr müsset stets und ständig dienstbereit sein. Ihr müsset mein Wort aufnehmen von mir und es weiterleiten. Ihr müsset euch stets betrachten als meine Organe, die für mich tätig sind und nur immer meinen Willen ausführen wollen. Und ihr müsset bedenken, dass die Zeit drängt, dass ihr nicht lau und träge sein dürfet, dass die Not unsagbar groß ist und euer Wille diese Not verringern hilft. Und so müsset ihr euch mir ständig zur Verfügung stellen. Ihr müsset euch lenken lassen von mir, von der inneren Stimme, die euch drängt dazu, was ihr tun oder lassen sollt. Ihr müsset diesem Drängen in euch nachgeben, immer mit mir zugewandtem Blick, immer meinen Schutz und meine Führung erbittend. Und es wird euch die Kraft zugehen, meinen Willen zu erfüllen. Ihr werdet segensreich wirken können für mich und mein Wort. Ihr werdet unzähligen Seelen Hilfe bringen in geistiger Not. Und meine Gnade und Kraft wird euch zuströmen, so dass ihr zu leisten vermöget, was ihr als Mensch sonst nicht vollbringen könnt. Und meine Liebe wird es euch in den Mund legen, was ihr reden sollt, auf dass euer Wirken erfolgreich und ein gesegnetes sei. Amen.